Kapitel 6. Die gescheiterte Abwehr der Radikalen und die Legende von einer gemäßigten Partei. Die erfolglose Abgrenzung. Es gibt in Deutschland keinen besseren gesellschaftlichen Lift als eine neu gegründete Partei, die aufgrund einer gesellschaftlichen Stimmung ein Magnet für Protestwählerstimmen ist und so die Chance hat, die 5%-Hürde zu überwinden. Glücksritter, Pleitiers und gescheiterte Existenzen werden von solchen Parteien angezogen wie die Motten vom Licht. Daneben hat eine Partei rechts von der Union noch ein Problem. Sie ist ein Anziehungspunkt für all jene, die über Jahrzehnte in rechtsradikalen und rechtsextremen Hinterzimmern der Republik über die Rettung des Vaterlandes debattierten und glauben, Deutschland pflege seit dem Zweiten Weltkrieg einen Schuldkult und lasse sich von den Westalliierten, namentlich den USA, knechten. In den 1990er Jahren, bei den Republikanern, benötigten diese Rechtsradikalen noch keine Mimikrie. Der Parteigründer Franz Schönhuber war ein ehemaliger SS-Mann. Bei der AfD war das anders. Der ehemalige BDI-Chef Hans-Olaf Henkel, der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke, der FAZ-Publizist Konrad Adam und die Unternehmerin Frauke Petri aus Sachsen passten nicht zu den Altnazis. Sie waren rechts, aber nicht rechtsradikal. Die AfD-Führung wirkte dadurch für viele seriös. Sie war das Abbild eines verunsicherten Bürgertums, das sich von Angela Merkels Euro-Rettung und Flüchtlingspolitik überfordert fühlte. Aber hinter den Biedermännern malten schon früh die Mühlen völkischer Netzwerker wie Kubitschek. Von Beginn an versuchte die AfD mit Ausschlusslisten, sich gegen Kaperer zu wehren. Auch wenn einige AfD-Funktionäre anfänglich zu dem Verleger aus Schnellroda auf Distanz gingen, so stand er nie auf der Unvereinbarkeitsliste. Seit ihrer Gründung wollte die AfD zwar mit einem rechten Ausfallschritt Debatten provozieren, gleichzeitig aber das Bild der Bürgerlichkeit wahren. Doch der Spagat funktionierte nicht. Die Unvereinbarkeitsliste und ein antisemitischer Abgeordneter aus Stuttgart. Die AfD setzt bis heute auf ein formalistisches Abgrenzungskonzept. Die Unvereinbarkeitsliste der AfD, die auf der Webseite der Partei veröffentlicht ist, umfasst über 13 Seiten und weist knapp 500 Einträge aus. Die Zahl ist so hoch, weil in der Liste sowohl Gruppierungen der Antifa und islamistische Gruppierungen aufgeführt sind, als auch rechtsextreme Parteien und Splittergrüppchen. Die auf der AfD-Webseite veröffentlichte Liste enthält auf Seite 9 die Identitäre Bewegung Deutschland e.V. und auch die Heimattreue Deutsche Jugend, abgekürzt HDJ, zu deren Vorläufern, wie beschrieben, der Gastgeber für die Veranstaltung im Landhaus Adlon, Gernot Möhrig aus Düsseldorf, zählt.